und nichts kann mich halten. Nichts kann mich halten. Mein Herz pulsiert, es ist Zeit, dass was passiert. Ich will nicht mehr warten, ich will nicht mehr warten. Ich kann die Angst in deinen Augen sehen und ich kann nicht anders als aufzustehen und zu zeigen, dass es anders geht, dass die Hoffnung lebt. Love is my rebellion, love is my, Liebe ist meine Rebellion. Love is my rebellion, love is my, Liebe ist meine Religion. Love is my rebellion. Liebe ist meine Religion.